Und diese radikalen, enormen Bedürfnisse, also eine materialistische Bewegung sui generis, die ist dann das überschießende Moment, was ein solches Unbehagen, wenn wir es in die psychoanalytische Tradition in diese Schiene gehen, ja, mit dem anderen Bein, dann ist das möglich, das Moment des Unbehagens, ohne es zu mystifizieren, als einen Überschuss über dieses, was immer gesagt wird, jetzt komme ich zu dem Punkt, auch bei Poston, dieses Festhalten oder dieses bloße Identifizieren des Proletariats insgesamt, als sei es bloßer variabler Kapitalanteil, also sozusagen ökonomistisch letzten Endes. Das Proletariat ist nur ein Anhängsel des Kapitals, als welches natürlich zunächst erscheint, vor allem individuell. Anhängsel der Maschine, Anhängsel dieses Reproduktions, der ganze sogenannte Reproduktionssphäre, das ist ja Quatsch. Es gibt keine Trennung zwischen Reproduktion und Produktionssphäre, sondern es ist die Gesamtreproduktion und der Konsum, die Teil, in dem du deine Arbeitskraft reproduzieren musst, um sie wieder verkaufen oder um sie wieder anwenden zu können. Ja, das ist eine Sphäre, der natürlich die Illusion, dass da ein eigenständiges Reich, in dem du sonst was machen kannst und die Entfremdung lösen kannst, auch als realer, aber verkehrter Schein, als könnte hier allein, du erwähnst gestern Günter Jakob, Kapitalismus und Lebenswelt, als könnte aus dieser Sphäre allein nicht nur die sogenannte Reproduktionssphäre, sondern auch die Produktionssphäre und dann schließlich auch die ganze Reproduktionstotalität umgewälzt werden. Und das ist also bei dem System der Natürlichen und der System der Bedürfnisse insgesamt, auf das Marx setzt, eine ganz materialistische Angelegenheit, aus dem Unbehagen in all diesen Sphären, in diesen Bereichen, in diesem materiellen Lebensprozess, diesen Überschuss als ein treibendes, Negatives, als eine negierte Negation, sage ich jetzt mal in meinen Worten, also das, was an dem System der Bedürfnisse wie die weltproduktive Triebe und Anlagen sofort hervorgetrieben wird, sowohl hervorgetrieben wird, aber auch negiert wird. Das geht in eine andere Negationsmöglichkeit, auch in Gesten der Negation über. Das lässt sich überhaupt nicht verändern. Das wird ja auch gerade von den Soziologen und Sozialpsychologen und so weiter und von uns selbst in unserem Alltag festgestellt oder bei sich selber. Und das ist nicht ein unverdinglicher Rest, den etwa Lukács da aufmachen würde, sondern das ist sozusagen das Movens, auf das die Kritik der politischen Ökonomie setzt, wenn sie das Proletariat einerseits streng ökonomisch definiert, wie in dieser einen Fußnote auf Seite, was weiß ich, ganz spät mal lapidar, 600 F ist, ja, auf Kapital 1, Proletarier ist, wer seine Arbeitskraft verkauft und die sie Früchte tragen lässt, also der sie kauft, ja, der sorgt dafür, dass sie Früchte trägt und der wird aufs Pflaster geworfen, wenn er sie nicht mehr verkaufen kann oder wenn sich das nicht mehr profitabel ausbeuten lässt, diese Arbeitskraft, eben Mehrwert produzierend und basta. Das ist die ökonomische, harte, innere Kernbestimmung. Damit ist schon ganz klar, dass wir fast zumeist alle proletarisiert sind und Teil des Proletariats, wir sind nichts Besonderes. Also sehen wir dem ins Auge und dann setzt aber auch das Interessante revolutionstheoretisch überhaupt an, um diesen Kern herum entsteht, haben wir dieses System der radikalen und enormen Bedürfnisse, das darüber hinaus drängt, irgendwohin. Und da haben wir den Ansatzpunkt für die konformistische Revolte und für die Barbarisierung, die sich als Revolution, als Revolte und sonst was versteht. Und für diese ganze, ich meine, ein Ansatz hat damals die Ilse Binzai gemacht, schon vor 10 oder 15 Jahren in Fallstricke des Materialismus und sowas, eine sehr lesenswerte Sache. Ein Ansatzpunkt neben Poston und neben Enderwitz damals, da man überprüfen muss, wie ist das weitergeführt worden. Und dieses Ressentiment, dieses ungeheure Unbehagen, diese Raküne, die ranzig gewordene Wut und so weiter, dieser ausgebeuteten und unterdrückten Proletarisierten, auf allen Ebenen, auf der Führungskräfte und so weiter, die sucht sich Auswege, ja, die dann ganz, ganz leicht, wenn sie eben nicht versprachlich werden, wenn sie eben nicht auf die Ebene des Begriffs kommen, dann natürlich nicht ganz leicht, sondern ganz automatisch nach hinten ausschlagen. Und wenn man von die Formel von der konformistischen Revolte richtig prägt, dann ist das ja gar nicht so weit von der Denkfigur, wie dass der Antisemitismus der Sozialismus der Idioten ist. Also das ist ja von der Denkfigur das Gleiche, das ist ja auch nicht so falsch. Nur wenn man dabei stehen bleibt und für die Ambiguität und die Ambivalenz des Proletariatsprozesses in seinen ständigen Neuzusammenhang, in seiner proteischen Bewegungsform und Widersprüchlichkeit, wenn man das stillstellen will, dann kann man natürlich auch im Gegenprozess das das tun, was Lukas bei seinem Überhegeln 1923 passiert ist, zunächst, was er sein ganzes Leben lang später dann abgearbeitet hat, nämlich, dass das Klassenbewusstsein nur so zugeschrieben und aufgestülpt wird. Das ist dann eine bloße Abstraktion, die von der vernünftigen Abstraktion nur das Proletariat kann, der Kategorie Möglichkeit nach, kann, nicht mehr, bei Strafe des Untergangs, wie Marx die Kategorie Notwendigkeit, also die Modalkategorien dann so bezeichnen, Notwendigkeit bei Strafe des Untergangs, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und was heißt dann Untergang? Barbarisierung und so weiter. Praktisch in dieser vernünftigen Abstraktheit bleibt und zu einer leeren Abstraktion wird, die wir alle kennen von den Apparaten des Stalinismus und der bis in die Sekten hinein, die immer so auf das Proletariat setzen, das ist der gute Arbeiter und das ist der gute Arbeiter von vornherein.